haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Porträt. Meine neue Klientin hieß Baumgartner. Sie wartete vor einem Antiquitätengeschäft auf mich. Am Telefon hatte sie Andeutungen über ein Gemälde gemacht. Das klang immerhin nach lukrativer Kundschaft. Doch als ich Frau Baumgartner sah, revidierte ich meine Erwartungen. Sie machte nicht den Eindruck einer Frau, die großzügig zu Privatdetektiven und anderen Freiberuflern war. Machen wir es kurz. Wie viel möchten Sie für eine Abklärung? Wen oder was soll ich abklären? Da in dem Geschäft hängt ein Bild. Ich möchte, dass Sie herausfinden, woher der Mann das Bild hat. Weshalb fragen Sie ihn nicht selber? Ach, weil mir das unangenehm ist. Zudem sagen Männer nie die Wahrheit, wenn Frauen sie etwas fragen. Das ist so. Und weshalb interessieren Sie sich für das Bild? Wurde es Ihnen gestohlen? Nein. Das Bild hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Porträt meines Vaters. Und wenn ich nicht genau wüsste, dass das Porträt bei einem Brand zerstört wurde, dann könnte ich schwören, dass es da drin hängt. Vielleicht ist es eine Fälschung. Ach was, wer sollte das Bild fälschen? Es ist nicht mehr als 2000 wert. Sehen Sie, der Preis ist angeschrieben. Dann schlage ich vor, dass Sie mir die 2000 geben. Ich kaufe das Bild für 1500 und den Rest behalte ich als Honorar. Ich möchte aber wissen, wie der Mann zu dem Bild kam, wer es gemalt hat und ob es tatsächlich meinen Vater darstellt. Lebt Ihr Vater noch? Nein, meine Eltern kamen beim Brand ihres Hauses ums Leben. Alles verbrannte, auch das Porträt. Also, was möchten Sie für die Abklärungen? Wir einigten uns schließlich auf 2 Tagesansätze. Frau Baumgartner bestand darauf, dass ich mich sofort an die Arbeit machte. Der Antiquar war ein nach Mottenkugeln riechender, kurzsichtiger Mann mit weiß gefärbten Haaren. Er gab mir widerwillig die Adresse des Kunden, der ihm das Porträt ein paar Tage zuvor verkauft hatte. Der Mann hieß Hesse und wohnte in einem uralten Mietshaus. Die Holzstufen knarrten so laut, dass ich mir die Ohren zuhielt. Unterwegs kam mir eine Frau entgegen. Sie trug Kopfhörer eines Walkmans am Kopf, um die knarrenden Stufen zu überleben. Im 3. Stockwerk angelangt, atmete ich erleichtert durch, ehe ich klingelte. Hesse war nicht gerade begeistert über meinen Besuch. Was ist? Ich erwarte keinen Besuch. Das sehe ich. Niemand besucht Leute wie Sie. Schließlich weiß man nie, was für Krankheiten man sich in Ihrer Wohnung holen kann. Bei mir gibt es gar nichts zu holen. Verschwinden Sie, ich habe Kopfschmerzen. Das stört mich nicht. Sie haben vor ein paar Tagen ein Bild verkauft. Ein Bild? Wer sind Sie? Ist mit dem Bild etwas nicht in Ordnung? Wo haben Sie das Bild her? Jetzt reicht es aber. Ich lasse mich nicht verhören. Zeigen Sie mir einen Durchsuchungsbefehl. Ich habe nicht vor, Sie zu durchsuchen. Dann hauen Sie ab. Wo haben Sie das Bild her? Oder soll ich die Polizei rufen? Polizei? Sie sind also gar kein Bulle. Von einer Versicherung oder so. Oder so. Ich arbeite für die Vereinigung Saubere Antiquitäten für saubere Wohnungen. Wir überprüfen die Herkunft von Antiquitäten und Bildern. Nie davon gehört, aber meinetwegen. Das Bild habe ich hier im Hause gefunden, im Dachstock. Ich habe alle Mieter gefragt, niemand wusste, wem das Bild gehört. Da habe ich es schätzen lassen. Ist nicht viel wert. Habe bloß 600 dafür gekriegt. Ich staunte nicht schlecht über die Gewinnmargen im Antiquitätengeschäft und verließ den übelgelaunten Hesse. Im Parterre wurde ich von einer Frau erwartet. Sie hatte unser Gespräch belauscht und winkte mich in ihre Wohnung. Drinnen stellte ich fest, dass das alte Parkett fast genauso laut knarrte wie die Stufen im Treppenhaus. Ich zog es deshalb vor, mich möglichst nicht zu bewegen. Herr Hesse hat Sie angelogen. Ich weiß, wem das Bild gehört. Und es stimmt auch nicht, dass er die Mieter gefragt hat. Er hat das Bild gestohlen. Es gehörte Herrn Forch. Es ist ein Porträt von ihm. Wie bitte? Sie kennen den Porträtierten? Aber natürlich. Er hat jahrelang hier im Haus gewohnt. Er ist vor ein paar Tagen gestorben. Selbstmord. Er hat den Gashahn aufgedreht. Und Sie sind absolut sicher, dass dieser Herr Forch auf dem Bild verewigt ist? Wie oft muss ich das noch sagen? Warten Sie, ich habe ein Foto, das uns beide zeigt. Hier, vergleichen Sie das Foto mit dem Porträt, dann sehen Sie selbst. Sie gab mir das Foto, das einen mürrischen alten Mann zeigte, zusammen mit der viel jüngeren Frau Streit, die strahlte und der Kamera ein porziges Collier entgegenhielt. Als ich die Wohnung verließ, sah ich einen jungen Mann, der offenbar an der Tür gelauscht hatte und sich eiligst aus dem Staub machte. Ich hatte keine Lust, ihm zu folgen. Meine Klientin freute sich nicht sonderlich über das Foto. Sie schaute es mit offenem Mund an und ihre Hände begannen zu zittern. Aber das ist unmöglich. Es gibt viele jüngere Frauen, die alten Herren den Lebensabend versüßen. Das meine ich nicht. Der Mann auf diesem Foto sieht aus, wie mein verstorbener Vater heute aussehen würde. Unfassbar. Wie sagten Sie, nannte sich der Mann? Forch. Den Namen habe ich nie gehört. Aber je länger ich mir das Foto anschaue, umso sicherer bin ich. Und wer ist die Frau? Ich erzählte ihr von Frau Streit. Meine Klientin setzte sich und schenkte sich einen Martini ein. Mir bot sie nichts an. Stattdessen machte sie mich darauf aufmerksam, dass sie mich für 2 Tage bezahlt hatte. Ich sagte ihr, dass die Tage im Winter kürzer seien, doch dieses Argument ließ sie nicht gelten. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen und weiterarbeiten. Wenn der Vater meiner Klientin ein Doppelleben führte und nach dem Brand des Hauses untertauchte, so durfte sich die Polizei Gedanken darüber machen, wer damals in dem Haus tatsächlich ums Leben kam. Allerdings dauerte es eine Weile, bis die komplizierte Sachlage den Weg ins enge Polizistenhirn fand. Schön der Reihe nach, Maloney. In dem Haus verbrannte also ein Bild. Und dieses Bild hat vor ein paar Tagen Selbstmord begangen. Und wie hieß das Bild gleich? Und wie begeht ein Bild Selbstmord? Indem es sich ins Büro eines Polizisten hängt. In meinem Büro hängt nur ein Kalender, Maloney. Und der ist aus dem Jahre 1963. Schöne Landschaftsbilder. Damals war die Natur noch Natur. Ja, ja, Käse zu Käse und Schwachsinn zu Schwachsinn. So und nicht anders geht die Welt zugrunde. Das verstehe ich nicht. Was wollen Sie überhaupt von mir, Maloney? Wir haben Wichtigeres zu tun, als uns um verbrannte Bilder zu kümmern. Suchen Sie nach einem Vermissten, einer, der vor 20 Jahren spurlos verschwand. Möglicherweise kam er bei dem Brand in dem Haus ums Leben. Ich habe mir die Akten angesehen, Maloney. Die Leichen waren so verkohlt, dass man sie nicht mehr identifizieren konnte. Man nahm aber an, dass es sich um die Eltern von Frau Baumgartner handelte. Übrigens konnte Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Eine Täterschaft wurde aber nie dingfest gemacht. Ich ging zurück in mein Büro und erhielt wenig später Besuch von dem jungen Mann, der mein Gespräch mit Frau Streit belauscht hatte. Er machte einen fahrigen Eindruck. Sein bleiches Gesicht passte wunderbar zu den ausgewaschenen Jeans, die er trug. Entweder verstand er sich als verkanntes Genie oder dann schrieb er Literaturkritiken für Provinzzeitungen. Mein Name ist Forch. Darauf wäre ich nie gekommen. Haben Sie im Jenseits eine Frischzellentherapie gemacht oder sind Sie an einer Esoterikmesse auferstanden? Sie meinen wohl meinen Vater. Er starb vor ein paar Tagen. Selbstmord. Ich wusste gar nicht, dass er noch lebte. Was denn jetzt? Entscheiden Sie sich zwischen Leben und Tod. Ich habe mich schon vor langer Zeit entschieden, gegen meinen Vater. Er war ein Tyrann. Wir haben uns nie gut verstanden. Dann verschwand er plötzlich. Niemand wusste, was mit ihm war. Ich hatte keine Ahnung, dass er noch hier in der Stadt lebte. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Du meine Güte, können Sie sich nicht auf eine klare Aussage festlegen? Ich bin mir nicht sicher, ob der Tote tatsächlich mein Vater ist. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass er es nicht ist. Ich habe Fotos von ihm gesehen. Mein Vater sah ganz anders aus. Andere Gesichtszüge. Hier sehen Sie, so sah mein Vater vor etwa 30 Jahren aus. Er gab mir ein verwackeltes Foto, das einen Mann mit strengem Blick und breiter Nase zeigte. Es war tatsächlich keine große Ähnlichkeit mit dem toten Herrn Forch und dem Porträt im Antiquariat auszumachen. Ich ging zusammen mit dem jungen Herrn Forch zu meiner Klientin. Sie konnte mit dem Foto überhaupt nichts anfangen. Als ich wieder in meinem Büro war, erhielt ich einen Anruf der Polizei. Im Präsidium traf ich auf Herrn Hesse. Er war vor wenigen Stunden verhaftet worden. Das ist ein Irrtum. Das war doch nur zum Spaß. Ich wusste doch ganz genau, wen ich vor mir hatte. Ich bin doch nicht blöd. Das bezweifle ich aber. Herr Hesse hat versucht, einem unserer Zivilfahnder Schmuck, Münzen und Wertpapiere zu verkaufen. Also tatsächlich ziemlich blöd. Überhaupt nicht blöd. Ich habe die Gegenstände gefunden. Ganz legal. Auf dem Dachstock, ich weiß. Was für ein Dachstock? Sie verschweigen mir doch etwas, Maloney. Also gut. Die Wertsachen stammen von euch. Ich habe es im Spiel gewonnen. Wir haben regelmäßig gespielt. Forch hat seine Spielschulden mit diesen Dingen bezahlt. Ich wollte einfach wissen, ob er mich reingelegt hat. Hätte ja sein können, dass das Zeugs nichts wert ist. Und ist es tatsächlich nichts wert? Das untersuchen wir doch. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass Herr Hesse Wertsachen im Wert von einer Viertelmillion verkaufen wollte. An einen Hehler. Wie Diebesgut. Ich bin aber kein Dieb. Vermutlich mehr so etwas wie ein Grabräuber. Wollen Sie etwa behaupten, dass die Münzen und Wertpapiere Grabbeigaben waren, Maloney? So etwas ist doch bei uns gar nicht erlaubt. Wo kämen wir hin, wenn jede Oma zusammen mit ihrem Tafelsilber eingesagt würde? Er erzählte uns von einem 300-teiligen Service, das sich über Generationen in seiner Familie vererbt hatte. Ich sagte ihm, dass man jedem Toten als Grabbeilage einen kleinen Polizisten mit auf den ewigen Weg geben könnte. Das fand er allerdings gar nicht komisch. Auch Hesse lachte nicht. Er gestand schließlich, die Wertsachen aus der Wohnung des Toten gestohlen zu haben. Niemand verbringt gerne seine Freizeit bei der Polizei. Herr Hesse machte das gezwungenermaßen und ich betrachtete die Sache als Dienst am Kunden. Nachdem Hesse mehrere Stunden mit dem Anblick des Polizisten und meinem Gähnen gefoltert wurde, rückte er endlich mit der ganzen Wahrheit heraus. Ich habe Forch getötet. Er hat mich gereizt, bis aufs Blut. Betrogen hat er mich. Mit wem oder was hat er Sie betrogen? Ich bin hier für die Fragen zuständig. Das ist mein Ressort, Maloney. Mit wem oder was hat er Sie betrogen? Ich habe mit ihm gespielt. Oft. Kartenspiele. Immer um Geld. Immer höhere Beträge. Er hat gezückte Karten verwendet, da bin ich sicher. Er gewann immer häufiger. Ich hatte Schulden bei dem Geizhals. Er verlangte, dass ich für ihn einkaufen ging. Er wollte mich richtig gehend erniedrigen, dieses Schwein. Da habe ich ihm einen Schlag auf den Hals gegeben. Seitlich, da, so. Habe ich im Fernsehen gesehen. Er fiel um und war tot. Das mit dem Gashahn war doch eine gute Idee. Das müssen Sie zugeben. Dann wäre die Sache ja geklärt, Maloney. Oder wollten Sie noch etwas zu dem Bild sagen? Wie war das doch gleich? Das Bild ist eigentlich ein anderes Bild. Ich verließ fluchtartig das Gebäude. Ein kühler Vormittag, zwei Tassen Kaffee und meine Klientin erwarteten mich. Sie war nicht allein. Frau Streit saß mit gerötetem Gesicht in einem Sessel. Gut, dass Sie kommen. Frau Streit wollte mir ein Geschäft vorschlagen. Die Wahrheit und das für 10.000 Franken. Ist sie nicht bescheiden? Das geht denen doch nichts an. Lassen Sie uns das von Frau zu Frau regeln. Ich habe Neuigkeiten. Herr Forch oder wer auch immer er war, ist ermordet worden. Das überrascht mich nicht. War es Hesse? Er hatte Schulden bei ihm. Man hat meinen Vater ermordet? Er war doch mein Vater, oder? Ich sagte Ihnen bereits, wie viel die Wahrheit kostet. Das ist eine Unverschämtheit. Lassen Sie nur, Frau Baumgartner. Sie sind nicht die Erste, die bezahlen muss. Frau Streit ist geübt im Auspressen von Leuten, nicht wahr? Was wissen Sie schon? Eine ganze Menge. Sie haben Forch erpresst, weil Sie wussten, dass er nicht Forch war, sondern Forchs Mörder. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wer hat wen ermordet? Er weiß überhaupt nichts. Ich mache Ihnen mein letztes Angebot, 5.000 für die ganze Wahrheit. Im Sonderangebot wird Ihre Wahrheit auch nicht besser. Es ist zum Verrücktwerden. Damit können Sie sich ruhig Zeit lassen. Ich arbeite lieber für einigermaßen gesunde Klienten. Sehen Sie, er blufft nur. Hat nichts zu bieten außer Sprüchen. Das haben wir gleich. Vor 20 Jahren hatte Ihre Mutter einen Geliebten, Frau Baumgartner. Einen Geliebten? Meine Mutter? Unmöglich! Sie hat sich nicht einmal Liebesfilme im Fernsehen angeschaut. Der Geliebte Ihrer Mutter war Herr Forch. Der richtige Herr Forch. Ihr Vater wusste davon. Er zündete das Haus an und Ihre Mutter und Herr Forch kamen in den Flammen ums Leben. So eine idiotische Geschichte. Die Wahrheit können Sie für 2000 haben. Jetzt, sofort. Tolle Rabatte, die Sie gewähren. Meine Geschichte ist aber billiger zu haben und erst noch wahrer. Ihr Vater, Frau Baumgartner, tauchte unter und wenig später als Herr Forch wieder auf. Offenbar hat Herr Forch, außer Ihrer Mutter, keine Freunde. Sein Sohn hat ihn aus den Augen verloren. Ihr Vater lebt ein stilles Leben. Vielleicht genügte es ihm, die Rolle des Ermordeten zu übernehmen. Es erfüllte ihn mit einer gewissen Genugtuung. Das stimmt nicht. Er hat seine Frau geliebt. Er ist nie darüber hinweggekommen, dass sie fremdging. Toll. Sind Sie jetzt schon bei den Gratismustern angelangt? Erzählen Sie, Frau Baumgartner, ruhig, dass Sie Ihren Vater erpresst haben. Wie haben Sie die Wahrheit erfahren? Er hat es mir im Sof erzählt. Geheult hat er. Jetzt verstehe ich. Er hat also all die Jahre hier in der Stadt gelebt, in der Rolle des Mannes, den er ermordet hatte. Bis er selber umgebracht wurde. Das Bild und die Wertsachen hatte er aus dem Haus in Sicherheit gebracht. Das heißt, dass er alles genau geplant hatte. Die Brandstiftung, Tod meiner Mutter. Das war kaltblütig geplant. Sie müssen die Familienchronik in Ihrem Kopf umschreiben. Das muss ich wohl. Ist doch alles längst Geschichte. Interessiert doch niemanden mehr. Sie stand auf und schlüpfte in ihre weiche Lederjacke. Sie gab meiner Klientin umständlich die Hand. Frau Baumgartner war so beeindruckt, dass sie sie nicht wieder loslassen wollte. Hey, was soll das? Tut weh. Dieser Ring, jetzt fällt es mir auf. Er gehörte meiner Mutter. Wie kommt der Ring an Ihre Hand? Ach, spinnt die Frau, helfen Sie mir. Tut mir leid, aber die Jahre, als ich auf dem Helfertrip war, liegen lange zurück. Besitzen Sie noch mehr Schmuck von meiner Mutter? Vermutlich jede Menge. Ihr Vater musste sich ihr Schweigen teuer erkaufen. Vermutlich hat er deshalb versucht, durch gezinkte Karten bei Hesse Kohle zu machen. Gezinkte Karten? Hesse? Lassen Sie endlich meine Hand los. Ich verzichtete darauf, schlichtend einzugreifen oder meiner Klientin alle Details des komplizierten Falles zu erläutern. 2 Jahre danach wurde im Fernsehen ein 4-teiliger Krimi gezeigt, der die ganze Geschichte ziemlich langatmig nacherzählte. Regie führte Forch Junior. Frau Streit spielte ihre Rolle gleich selber. Es gibt Menschen, die rücken sich vor jeder Kamera ins richtige Licht. Ich persönlich zog es vor, ein wenig verwackelt durchs Leben zu gehen. Am Ende des 4-Teilers diskutierten ein paar Filmkritiker über den Achsensprung an und für sich. Ich schaute weg und schlief ein. So geht das.